genau. Ja, meine Mom, die macht auch so ein Wasserpainting, also so malen auf dem Wasser. Mit mit so einer Oberflächenspannung quasi. Nein, gib mir deine Telefonnummer. Weil. Was your mom calling? Was your mom calling? Not my wife, but yes. I mean, you are on already, so it's up. You can play the whole instrument. Herzlich willkommen. Schön, dass ihr alle da seid. Welcome. Nice to have you here. Beim fünften Tag mittlerweile schon von Fied de Löwe. Und ich darf jetzt Pina Bettina Rücker ankündigen, die ihre Komposition Art Forms From, durchgestrichen, The Ocean, aufführen wird. Die basiert auf den Mikroskopzeichnungen von Ernst Haeckel. Und sie schafft mit ihrer Komposition eine Materialverbindung zu den von ihr als Musikinstrument verwendeten Siliziumschalen, die ihr hier vor, also um sie herum seht. Das Stück ist ein Kommentar zum Sterben der Radularien und anderer Arten im Ozean. Dies bezieht sich zum einen auf das verwendete Madrigal aus dem 17. Jahrhundert, in dessen Text das Ertrinken in den Fluten der eigenen Tränen idealisiert wird. Sorry, I can't translate this into English, but it's on the website. Thank you. If you want me, I can read it from the website. Und andererseits werden derzeit Korallenriffe aus Silizium in monströsen 3D-Druckern nachgedruckt, um sie dann wieder im Ozean einzupflanzen und den Tieren wieder einen Lebensraum zu schaffen, den wir einst zerstört haben. Do we do a break after my session? Ja. Es geht also darum, dem Ozeanleben über die Kunst neue Hoffnungen zu geben. Ja, viel Freude mit Art Forms from durchgestrichen The Ocean. You can say art forms the ocean. Art forms the ocean. Ahí va a trabar. De acá. Tienes que moverlo un poquito para acá. Fun time. Party time. Dear guests. Liebe Gäste. Liebe Gäste, ja. Dear guests. Hello. I want to introduce the musicians that are taking part in the session now. It's Sebastian Branche on my left on the saxophone, prepared saxophone. Next to Sebastian there's Iñaki Rocha Echevarria on his self-made electroacoustic instruments. In front of me, Pina Bettina Lütter on the silicium bowls. And on my right, human apparatus. And please also see Daniel DeSantis doing the sound, thank you. And on the frame drum, you did join as well. And if you want, you can somehow participate. You can schreien, you can pfeifen, you can alles tun, nach was ihr euch fühlt während dieser Performance. Also gerne auch mitmachen. You can join. Scream. Cry. Thank you.